Das dritte Programm des Norddeutschen Rundfunks. Meine Damen und Herren, unter dem Titel »Den Kindern Gottes entronnen« stellen Peter Hertel und Alfred Paffenholz ein Modell aus Altenberg bei Köln vor. Ehemalige Mitglieder von Jugendsekten versuchen, sich selbst zu helfen. Meistens ist es so, dass wir einen Anruf bekommen von den Eltern, unser Kind ist vor so und so vielen Wochen, vor so und so vielen Tagen in die Sekte reingegangen, kommt jetzt übers Wochenende nach Hause. Ja, das ist bei uns ein Feuerwehreinsatz. Dann setzen wir uns Auto, fahren dahin, reden mit dem. Das Ziel in dem Gespräch ist, den hierher einzuladen, dass er nach Altenberg kommt für ein paar Tage, sich das anguckt. Hier hat man dann Zeit, weiter mit ihm zu reden. Hier kann er außerdem das wirklich miterleben, kann das mitmachen und kann dann eben hierbleiben, wenn es ihm gefällt. Ja. Und bisher ist eben keiner zu einer Sekte zurückgegangen. Ja. Die Möglichkeit zurückzugehen hätte jeder. Es wird keiner aufgehalten werden oder festgehalten werden. Das sagt ein junger Mann, der bis vor einiger Zeit einer Jugendsekte angehört hat. In einem Fachwerkhaus, das die katholische Kirche im Bergischen Land bei Altenberg zur Verfügung stellte, hat er mit anderen jungen Leuten begonnen, sich selbst zu helfen, wie auch den Leidensgenossen, die sich an sie wenden. Sie haben eine christliche Wohngemeinschaft gegründet, die sich am Vorbild der Brüder von Taizé orientiert. Versuche, ehemaligen Sektenmitgliedern zu helfen, gibt es schon seit Längerem. Zum Beispiel hat der Münchner Sektenforscher Pfarrer Haag eine Initiative ins Leben gerufen, die vor allem den Eltern zur Seite stehen will. Sie trägt den Namen Elterninitiative gegen seelische Abhängigkeit und religiösen Extremismus. Friedrich Wilhelm Haag hat sich sehr gründlich mit den Jugendsekten beschäftigt. In seinem Büchlein »Die neuen Jugendreligionen« schreibt er: Die neuen Jugendreligionen müssen als soziale und religiöse Aussteigergruppen betrachtet werden. Sie sind nur einer von mehreren Versuchen, aus dem System auszubrechen. Drogenwelle und politischer Radikalismus, Rockerbanden und vor Jahren die Hippies und auch die Hinwendung Jugendlicher zu einem neuen Aberglauben sind andere Ausbruchsversuche aus sozialer und religiös-weltanschaulicher Ordnung. Die Wurzeln der Jugendreligionen findet man weitgehend in den 60er Jahren. Es begann mit der Bewegung der Selbsterfahrung und Selbstbesinnung, der transzendentalen Meditation, mit Gurus, Yogis und Swamis, mit Erleuchteten, Ausgeflippten und Durchgedrehten. Jeder Weg schien recht, solange er Rettung und Erlösung versprach. Viele liefen mit, flüchteten ins Spiritualistische und gerieten in den Bann der Sektenführer, die sie in ihre autoritären Gemeinschaften eingliederten und sie schließlich zu willenlosen Marionetten machten. In den USA beginnen die Sekten sogar politischen Einfluss zu nehmen. Sie sind zu einem öffentlichen Problem geworden. Als die wichtigsten Jugendsekten der Bundesrepublik beschreibt der evangelische Pfarrer Haag folgende fünf. Erstens die Vereinigungskirche Deutschland oder Moon-Sekte, die von dem Koreaner San Myung Moon gegründet wurde. Sie will vollbringen, woran Jesus gescheitert ist, die Einheit der Welt herbeiführen. Wer sich der Bewegung anschließt, der wird alle seine bisherigen Verbindungen an seine Familie abbrechen, er wird seinen Besitz der Gemeinschaft übergeben und sich der strengen Lebensweise und dem straffen Gehorsam in der Gruppe unterwerfen. Zweitens, die Kinder Gottes, seit 1978 Familie der Liebe. Mose David, genannt Mo, mit richtigem Namen David Berg, gründete die Bewegung 1969 in Amerika. Mo verlangt, dass die Anhänger ihm absolut gehorchen, wie ein kleines Baby seiner Mutter gehorcht. Jeder hat nicht nur alle Habe inklusive Erbteil für Mo einzusetzen, sondern auch seine ganze Person. Darum werden die Mädchen angehalten, sich Männern hinzugeben, um sie für Jesus zu gewinnen. Drittens die Seeorganisation oder Scientology-Kirche. Gründer ist der 1911 geborene Science-Fiction-Schriftsteller Lafayette Ron Hobart. Die Anhänger der Seeorganisation glauben, innerhalb der Gemeinschaft die totale Freiheit zu erlangen. Von den Mitgliedern des Stabes wird gefordert, da Scientology jetzt totale Freiheit bringt, muss sie auch die Macht und Autorität haben, totale Disziplin zu fordern, oder sie wird nicht überleben. Viertens, die internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Seine göttliche Gnade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ein 1895 geborener Inder, rief 1966 die Krishna-Bewegung ins Leben. Um die kahlköpfigen Krishna-Jünger ist es nach Presseberichten über Geldfunde und Waffenfunde in der deutschen Zentrale Schloss Rettershof im Taunus und nach einem Prozess in Frankfurt etwas ruhiger geworden. Schließlich nennt der Münchner Sektenforscher Haag Weltplancenter und die transzendentale Meditation TM. Seine Heiligkeit, der 1915 geborene Hindu-Mönch Maharishi Mahesh Yogi, war 13 Jahre lang Schüler des Guru Dey, des göttlichen Lehrers. Seitdem Maharishi Mahesh Yogi 1975 das Zeitalter der Erleuchtung ausgerufen hat, werden auch Kurse in der Siddhi-Technik, dem Fliegenkönnen, angeboten. Der Meister hat 10 Minister für seine Weltregierung benannt. Die Weltplan-Center wenden sich nicht gezielt, wie die meisten anderen Gruppen, an Jugendliche. In Einzelfällen kommt es allerdings vor, dass Jugendliche, die sich ganz an die Bewegung binden, alle Begleiterscheinungen zeigen, die auch sonst bei den Jugendreligionen zu beobachten sind. Nämlich, die Ausbildung wird abgebrochen und der Familienkontakt wird geringer, bis er schließlich ebenfalls abgebrochen wird. Hat man den Jugendreligionen erst einmal alles geopfert, ist ohne abgeschlossene Ausbildung und gegebenenfalls innerhalb der Gruppe an Partner und Kinder gebunden, so bedarf es großer Anstrengung, wieder in den normalen Alltag zurückzufinden. Lehrer, Pfarrer, Ärzte, Sozialarbeiter und Eltern berichten übereinstimmend, dass junge Menschen, die der Sekte den Rücken kehren, meist in Nervenkliniken landen. Sie leiden unter panischen Ängsten, fühlen sich noch monatelang von ihren ehemaligen Freunden verfolgt, sehen Gespenster, hören Stimme und Geräusche. Sie glauben daran, dass der Teufel sie holt oder dass sie eines unnatürlichen Todes sterben. Einige berichten gar, man habe ihnen die Ermordung angedroht, wenn sie die Gruppe verlassen sollten. Das Problem, das Haag sieht, ist, die meisten Jugendlichen treten in Sekten ein, weil sie aus der Isolierung fliehen möchten, aus beruflichen Schwierigkeiten, aus Angst vor der Schule oder weil ihnen eine Gemeinschaft fehlte, in der sie Geborgenheit fanden. Und wenn sie nun in die alte Welt zurückkehren, dann vermissen sie gerade das, weshalb sie vorher ausflippten. Erwachsene vermögen ihnen das nur in seltenen Fällen zu geben. Umso mehr Beachtung verdient der Versuch jener Altenberger Wohngemeinschaft, die sich an den Mönchen von Taizé orientiert. Er ist ungewöhnlich, weil er nicht auf Eltern und Erzieher, auf Kirchen und Politiker zurückgeht, sondern auf die Betroffenen selbst, auf Jugendliche, die versuchen, den Sekten zu entkommen. Wie schwer das ist, schildert der 24-jährige Jörg. Er gehörte den Kindern Gottes, der Familie der Liebe an. Ja, das ist insofern schwierig, da man ja praktisch zu allem außer der Gruppe Nein gesagt hat. Ja, man hat nur noch das, was in der Gruppe gesagt wird, in sich und alles, eigene Meinung und Meinung anderer, total verdrängt, das ist nicht mehr vorhanden und darum löst man sich praktisch von seiner eigenen Grundlage, denn man hat nichts mehr, wenn man da weggeht. Ja, man hat ja vorher alles andere abgelegt. Und wenn man jetzt das ablegen soll, dann hat man nichts mehr. Und das Einzige, was mir geholfen hat, war eben meine Freundin, die ich damals, die hatte ich kennengelernt, auf der Straße angesprochen und für die Gruppe gewonnen. Und sie war dann 2 Wochen mit mir zusammen und dann durch ein Gespräch, dann, was mit den Eltern zu Hause stattfand, bin ich dann herausgekommen. Als ich hierher kam, wollte ich gleich wieder gehen. Ja. Erstmal so eine rebellische Haltung. Jetzt, ich habe praktisch gedacht, ne, die müssen mir jetzt also wirklich das Gegenteil zeigen und die müssen mir jetzt wirklich was Besseres vorleben. Ne. Und auch dann gefielen mir also schon rein äußerlich so einige Dinge nicht und habe mir gedacht, ne, hier bleibe ich nicht allzu lange. Und bei Gesprächen, ich konnte praktisch nur über Dinge der Kinder Gottes reden, weil was anderes war mir nicht drin. Ne? Und so ist nach und nach ein Stückchen von mir wieder durchgekommen und diese Sache der Kinder Gottes rausgegangen. Ne? Ich muss sagen, ich habe da immer noch etwas dran zu knacken. Mittlerweile habe ich eine Ausbildung angefangen, aber in der ersten Zeit war ich dazu nicht in der Lage. Und da wird auch keiner zu gedrungen. Hier kann jeder erstmal sich erholen sozusagen, ne? Weil das ist eine wahnsinnige seelische Tortur, die man miterlebt, ohne dass man es merkt. Aber wenn man rauskommt aus dieser Sekte, dann merkt man, was an einem passiert ist. Ne? Und man ist überhaupt nicht in der Lage, dazu zu arbeiten. Und ich habe jetzt auch noch Schwierigkeiten oft. Ich habe eine Ausbildung angefangen in pädagogischer Richtung und da wird viel auch noch verarbeitet von dem, was ich da in der Sekte falsch gelehrt bekommen habe. Ich bin jetzt so weit, dass ich wieder eigenständig leben kann und Wohngemeinschaften sind nicht die ideale Lebensform, habe ich mittlerweile auch festgestellt. Ich habe schon ein Zimmer auf Sicht hier ganz in der Nähe, ne? Damit der Kontakt auch nicht gleich so abreißt. Der 25-jährige Josef hatte es noch schwerer, von seiner Sekte loszukommen. Er stammt aus einem katholischen Elternhaus in Niederbayern, wurde Mitglied der KPD und kippte dann ins Gegenteil um. Er verschrieb sich dem blinden Antikommunismus des Moon. Sein Prozess der Loslösung, der ihn schließlich nach Altenberg führte, dauerte fast 2 Jahre. Das war bei mir eine sehr langwierige Sache. Ich bin das erste Mal aus der Vereinigungskirche raus im Mai 1976. Also ich bin rausgeflogen, weil ich mich nicht an die Regeln gehalten habe. Also ich hatte keine Lust, jeden Sonntag morgens um 4:30 aufzustehen und dann das Gelöbnis zu beten. Das ist so eine Art Eid. Also man schwört, mit Einsatz seines Lebens zu kämpfen und so weiter. Und wofür zu kämpfen? Ja, für das religiöse Vaterland, Südkorea, ja, für die Sache. Und bin dann eben mehr oder weniger am Sonntagmorgen um 5:30 rausgeschmissen worden aus dem Zentrum, ohne nichts. Ja. Also ich hatte nichts mehr und bin da rausgeflogen. Habe dann erstmal versucht, mir selber was aufzubauen, habe gearbeitet, habe aber die Vereinigungskirche weiterhin finanziell unterstützt, weil ich ja den Glauben hatte. Ich habe gezahlt, gezahlt und gezahlt, damit ich wieder reinkommen kann. Sie sagten, wenn du wieder Gutmachung leistest, also unsere Zeitung kaufst, uns ab und zu beim Missionieren hilfst, und wenn du uns finanziell unterstützt, dann kannst du eines Tages wieder reinkommen, wenn du auf der geistigen Stufe bist. Ja. Und bin deshalb mit dem Geld, das ich noch hatte, es waren so 400 Mark, meine Arbeit, mein Zimmer, alles einfach verlassen, bin bei Nacht und Nebel abgehauen und bin erstmal nach London gefahren. Ich dachte mir, in London kriegst du Arbeit oder gehst du nach Irland, kriegst du noch leichter Arbeit. Und wenn du dann Geld hast, fliegst du nach Amerika, fliegst du zum Moon rüber. Naja, das Wunder ist passiert. Ich brauchte nicht nach Amerika, Moon war in London. Ganz zufällig. Ich habe es nicht geschafft, bis zu ihm vorzukommen. Ich habe ihn zwar erlebt bei einer Rede, die er gehalten hat, und habe ihn dort als einen sehr aufbrausenden Mann kennengelernt, als einen Mann, der sehr viel Eindruck auf mich gemacht hat, war aber auch irgendwie schockiert, weil ich gesehen habe, wie der Mann lebt. Ja. Dass der in Saus und Braus lebt, dass dem Irre gut geht, während die Mitglieder oft nichts zu essen haben, bis auf Tee und das tagelang. Das war unheimlich schockierend für mich. Außerdem hätte ich ihn gern gesprochen. Ich habe auch ein Beispiel an der Bibel gebracht, dass auch Leute, die von Jesus aber was erwarteten, zu ihm vorkamen. Und mir wurde in stundenlangen Gesprächen erklärt, das ging nicht. Der Messias hätte nicht für einzelne Personen Zeit. Die Herrschungsgeschichte wäre so weit fortgeschritten, dass es sich nur noch um weltweite und politische Dinge kümmern könnte. Und ich müsste eben selber was tun. Ich stände im Moment in der Satansposition, ich würde die Vereinigungskirche anklagen. Ich habe dann Zentrumsverbot gekriegt in London, bin dann wieder da gehängt, hatte kein Geld mehr, bin in London auf der Straße gestanden. Bin dann anschließend über Brüssel, Paris zurück nach Deutschland getrennt. Habe in Freiburg dann mit einem Priester gesprochen, der hat mich hierher nach Altenberg vermittelt. Wenn ich das richtig verstehe, waren Sie also geistig, seelisch an diese Sekte gebunden, versuchten zwischendurch loszukommen, aber das ging einfach nicht, weil Sie von den Ideen beherrscht wurden, bis Sie den Moon da trafen. Das ist nicht möglich. Ich muss auch sagen, es war nicht das absolute Trennungserlebnis, als ich Moon kennengelernt habe. Ich habe anschließend, als ich in Deutschland war, noch versucht, Leute zu missionieren. Ich habe, als ich hier war, immer noch versucht, so unterschwellig Moon-Ideologie reinzubringen. Ich bin auch mit dem Moon-Bild rumgelaufen und habe das angebetet. Also so stark ist es noch drin gewesen. Inzwischen ist doch eine stärkere Trennung vorhanden und ich habe auch inzwischen wieder Kontakt mit der Sekte gehabt, also negative Erfahrungen. Und da habe ich eben gesehen, was los ist, ja, dass es wirklich eine ganz fiese Sache ist. Die Idee, die Wohngemeinschaft zu gründen, hatte eine Studentin der Sozialpädagogik. Sie heißt Inge Mamay. 1975 war sie auf einer Reise nach Rom von den Kindern Gottes angesprochen worden. Nach 2 Wochen Betteln und Missionieren war sie aber wieder ausgetreten. Doch das Erlebte hatte sie nicht ruhen lassen. Sie wollte den Jugendlichen helfen, die aus den Sekten heraus wollen. Schließlich traf sie einen Priester in Altenberg, der von der Idee fasziniert war. In einem Fachwerkhaus, das die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands zur Verfügung stellte, gründeten sie eine Wohngemeinschaft für sektengeschädigte Jugendliche. Der Tagesablauf in der christlichen Wohngemeinschaft ist ganz auf die Bedürfnisse der Mitglieder abgestellt. Die Verantwortlichen achten peinlichst darauf, dass keine religiöse Indoktrination stattfindet. Die ehemaligen Sektenangehörigen sollen das neue, freie Leben schätzen und genießen lernen. Sie sollen erfahren, dass es ihnen Gewinn bringt. Wir leben einfach zusammen. Es ist ein bestimmter Plan da, ein bestimmter Tagesablauf. Also wir stehen zum Beispiel schon gemeinsam auf. Wir haben morgens gemeinsames Frühstück. Wir haben auch gemeinsame Gebetszeiten. Es braucht sich aber an die Sachen, die da draußen aushängen, an den Plan niemand zu halten. Ja, es ist alles auf freiwilliger Basis. Es ist meistens so, man gliedert sich ein bisschen an die Gruppe an, obwohl es hier ja so ist, dass keine Ideologie oder sonst irgendwas da ist. Man hat keine straffe Ideologie. Jeder hat seinen eigenen Glauben. Jeder baut seinen eigenen Glauben auf. Ja. Mhm. Und es ist eben so schön, dass da Unterschiede da ist. Ja. Wenn wir zum Beispiel Glaubensgespräche haben, das kann einem unheimlich viel bringen. Wenn nicht einer redet und alle anderen, ja, stimmt, und denken genau dasselbe, sondern wenn man miteinander streiten kann. Ja. Und abends haben wir eben zusammen um 7 Uhr abends das Abendgebet. Da ist zugleich aber auch Reflexion. Also wir sprechen dann auch über Dinge, die wir untertags erlebt haben. Weil die Leute, die einen gehen zur Schule, die einen gehen arbeiten. Und das muss ja alles reflektiert werden. Das macht man dann da. Abends essen wir zusammen und mittags wird es auch darauf abgepasst, dass eben die Leute, die mittags kommen, zusammen sind. Dass sie zusammen essen können. Und das ist für uns ein sehr wichtiger Aspekt. Dass wir erstens mal einfach leben wollen, ja, nicht unbedingt mit allem möglichen Luxus und so weiter, und dass wir miteinander teilen wollen. Zunächst waren sie weitgehend auf sich allein gestellt. Inzwischen jedoch haben sie einen Betreuer erhalten, der von der Stiftung Jugendmarke bezahlt wird und sein Büro im erzbischöflichen Generalvikariat in Köln hat. Die Stiftung Jugendmarke ist eine Aktion, die in Zusammenarbeit mit dem Bundesfamilienministerium in Bonn durch die Zuschläge finanziert wird, die von der Bundespost auf Jugendwohlfahrtsmarken erhoben werden. Der Betreuer, ein ehemaliger Lehrer, heißt Martin Blachmann. Er umschreibt seine Aufgabe so. Man hat nach circa 2,5 bis 3 Jahren, seitdem dieses Modell läuft, festgestellt, dass die Aufgabenfelder für diese Wohngemeinschaft einfach zu viele geworden sind, dass die Gruppe A damit beschäftigt ist, Eltern, deren Kinder in solche neuen religiösen Gemeinschaften abgewandert sind, zu beraten. Zum Zweiten, Aussteiger aus diesen Sekten aufzunehmen und ihnen Möglichkeiten zu bieten, in die Gesellschaft wieder integriert zu werden. Und weiterhin wurde die Gruppe sehr stark angefragt, über ihre Erfahrungen in den neuen religiösen Gemeinschaften zu berichten, um so aufklärend tätig werden zu können im Hinblick auf Jugendliche und ihre Eltern. Und von daher ist überlegt worden, dass dieser Gruppe eine Fachkraft zur Verfügung gestellt wird, zur Seite gestellt wird, die zum einen beratend tätig werden kann für die Mitglieder der Wohngemeinschaft, zum zweiten die Aufgabe übernehmen soll, als eine Art vorgeschaltete Stelle Eltern direkt zu beraten, wenn Kinder entweder bereits Mitglied geworden sind oder kurz vor der Mitgliedschaft stehen oder kurzfristig Mitglieder geworden sind. Man kann diese Aufgabe nicht so scharf trennen, dass man sagen kann, dass diese Beratung der Eltern ausschließlich von dieser Stelle wahrgenommen wird, sondern dass auch die Mitglieder der Wohngemeinschaft weiterhin in diesem Bereich tätig sind, aber nicht mehr so intensiv, weil wir festgestellt haben, dass diese Gruppe sehr viel Zeit braucht für ihr Eigenleben und durch ständige Anfragen von Eltern, Institutionen und Verbänden diese Gruppe nicht zur Ruhe kommt. Und was sehr wichtig ist für neu aufgenommene Mitglieder, dass sie zunächst mal dort Ruhe erfahren können und dass diese Gruppe sehr viel damit zu tun hat, über ihr Zusammenleben zu sprechen und ihr Zusammenleben sinnvoll zu gestalten, wenn sie sich als wirkliche christliche Alternative verstehen wollen. Die Selbsthilfe der jungen Leute ist aber nur möglich, weil 3 ehemalige Sektenmitglieder sich ganz dem Dienst an ehemaligen Leidensgenossen widmen. Denn wer aus einer Sekte kommt, hat meist mehrere Monate lang seelische Nöte zu bewältigen, mit Depressionen und Selbstmordgedanken. Die 3, die schon eine gewisse Erfahrung haben, übernehmen im akuten Fall die unmittelbare Betreuung. Diese 3 Mitglieder wohnen bereits seit mehr als 1,5 Jahren in der Gruppe, waren alle ehemals Mitglieder der Vereinigungskirche und werden nun von Frau Mamay und mir in ihrer Aufgabe beraten. Unsere Beratung sieht folgendermaßen aus. Wir haben regelmäßig Besprechungen im Abstand von 14 Tagen, wo wir über die Probleme des Zusammenlebens in der Wohngemeinschaft sprechen, über die Frage, was wir nun mit neuen Mitgliedern machen, die in der Wohngemeinschaft aufgenommen werden, wie groß die Kapazität des Hauses eigentlich ist, ob wir uns leisten können, ein neues Mitglied aufzunehmen, was manchmal nicht ganz einfach ist, wenn jemand sehr problematisch ist, der aus einer solchen religiösen Gemeinschaft ausgestiegen ist, kann es sein, dass ein zweites Mitglied schon eine Überforderung für die Wohngemeinschaft darstellt. Und letztlich natürlich die Frage, wie können Integrationshilfen aussehen? Die Gruppe alleine kann nicht alles bewerkstelligen, sondern man muss dann Kontakte aufnehmen, möglicherweise zu Ärzten und Institutionen wie Schulen, Betriebe, wo man dann erste Schritte unternehmen kann, dass der junge Erwachsene eine Reintegration in die Gesellschaft erfahren kann. Zum Zweiten muss sich die Gruppe ständig damit auseinandersetzen, wie sieht die Sektenszene in der Bundesrepublik aus. Auch hier hat sich einiges verändert. Wir haben einen Zuwachs von solchen neureligiösen Gemeinschaften zu verzeichnen. Ich glaube, dass die Sektenszene in der Bundesrepublik immer diffuser wird und man heute nicht mehr einheitlich von Jugendsekten im bisherigen Sinne sprechen kann. In der Regel wohnen 4 junge Leute mit den 3 Betreuern zusammen. Ich würde sagen, wenn 7 Personen im Haus wohnen, ist auch die Kapazität des Hauses ausgelastet, weil man das Umfeld nicht vergessen darf, dass hier immer noch ein Kreis von 15 bis 20 Personen ist, die gerade vor einiger Zeit Altenberg verlassen hat, aber ständig von der Gruppe mitbetreut wird, sei es, dass man am Wochenende wiederkommt oder in den Ferien eine Zeit lang in der Wohngemeinschaft wieder lebt oder dass die Mitglieder, die 3, die zurzeit das Modell leiten, diese ehemaligen Mitglieder ihrer Wohngemeinschaft dort besuchen, wo sie nun leben. Die große Frage ist immer nach der Alternative für die Mitglieder. Es ist ja nicht das Ziel, dass sie auf Lebenszeit in der Wohngemeinschaft in Altenberg leben, sondern die Altenberger Zeit ist ein Zwischenaufenthalt, um dann wieder den eigenen Platz zu finden in der Gesellschaft. Und die Frage nach der Alternative ist dann die Frage an den Ort, wo nun das Mitglied hinzieht, die Frage, wer ist dort in der Lage, mit diesem Mitglied Glaubensgespräche zu führen, Fragen über Sinn des Lebens, wo kann er doch den Ort finden, wo er zum Beispiel christliche Meditation einüben kann, wo ist hier Religiosität oder ein anderes Sinnangebot in der Stadt, in der Gemeinde, wo er lebt. Martin Blachmann sieht 2 Phasen, durch die ein junger Erwachsener gehen muss, der sich von einer Sekte löst. Die erste Phase ist, dass der junge Erwachsene sich von der Sekte löst. Die zweite Phase, und das ist das Wesentliche, ist, dass er einen Weg zurückfindet in die Gesellschaft, wo er dann auch, sagen wir es mal, utopisch glücklich und zufrieden sein kann. Was die erste Phase betrifft, so hat das immer in allen Fällen die Altenberger Gruppe selber geschafft. Wir können heute sagen, dass von den 40 bis 50 Mitgliedern, die in den letzten 3 Jahren dort gewohnt haben, keiner wieder in eine solche religiöse Gemeinschaft zurückgegangen ist. Weiterhin besteht allerdings die Schwierigkeit in der zweiten Phase. Die Frage, ob der junge Erwachsene nun seinen Weg gefunden hat. Von daher hatten wir das Problem, dass wir nicht uneingeschränkt neue Mitglieder aufnehmen müssen, weil wir festgestellt haben, es ist nicht damit getan, dass jemand 3 oder 4 Monate in Altenberg wohnt. Nun eine Entscheidung fällt, nicht mehr zur Sekte zurückzugehen, sondern dass er weiterhin diese Betreuung seitens der Gruppe braucht. Das ist vor allen Dingen schwierig, wenn Mitglieder einen Studienplatz annehmen oder eine Berufsausbildung und weit von der Gruppe entfernt wohnen, sodass dieser enge Kontakt nicht mehr möglich ist. Von daher ist das eine Anfrage an Gemeinde, an Jugendverbände, wo der Jugendliche oder junge Erwachsene nun wohnt. Was die Frage nach Psychologen oder Psychiatern betrifft, so habe ich mich im vergangenen Jahr einige Male bemüht, einen solchen Kontakt herzustellen. Es ist bereits im Umkreis von Altenberg so, dass man Kontakt hat zu einigen Psychologen, die dann helfend wirken können, wenn die Problematik zu groß wird. Die Schwierigkeit ist nur dabei, und das ist mir von einigen Psychologen gesagt worden, dass der Psychologe wohl aufarbeiten kann, warum nun der junge Erwachsene Mitglied einer solchen Gruppe geworden ist. Nur was er nicht kann, er kann dem Jugendlichen nicht die Sinngebung für sein Leben vermitteln. Und das ist das, was Psychologen sehr häufig sagen. Wir haben es hier mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen zu tun, die angesichts der Lage, in der sie leben, sehr stark die Sinnfrage stellen nach ihrem Leben. Und das kann der Psychologe nicht vermitteln. Wo sind die Gruppen in Gemeinde, wo religiöses Leben zum Vorschein kommt, wo das einzelne Mitglied das Gefühl hat, beispielsweise in einigen Ansätzen in charismatischen Gemeinden, dass sie das Gefühl vermittelt bekommen, hier kann ich mich geborgen fühlen. Denn die Suche nach Geborgenheit war vorhanden, als sie in die Sekte eingetreten sind. Die Suche nach Geborgenheit wurde erfüllt in der Altenberger Wohngemeinschaft. Wenn diese Geborgenheit wieder abbricht, weil er nun in einem Neubaugebiet ein einzelnes Zimmer hat und dort wenig Kontakt zur Bevölkerung aufnehmen kann, zu welchen Gruppen auch immer, wird wiederum die Gefahr sein, sich irgendeiner solchen Gruppe, möglicherweise nicht religiösen Gruppe, aber anderen Gruppen anzuschließen. Was ist von dem Versuch der Altenberger zu halten? Wichtig scheint uns zu sein, dass die Wohngemeinschaft zwei Dinge leistet. Erstens bietet sie Wärme und Geborgenheit. Darauf ist jeder angewiesen, der aus einer Sektenkolonie kommt. Zweitens schützt sie die Privatsphäre des Einzelnen in der Gruppe und schirmt ihn gegen Pressionen der Sekte von außen ab, denn die sind nicht untätig. Telefonische Morddrohungen erreichen die Wohngemeinschaft und die Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, Schloss Rettershof, schickte gar einen Drohbrief. Da stand: Das ist nur die erste von vielen Überraschungen. Wir hoffen, dass Sie sich über diese Angelegenheit ernsthaft Gedanken machen. Altenberg ist bisher die einzige Wohngemeinschaft in der Bundesrepublik, die ehemalige jugendliche Sektenangehörige betreut, wenigstens soweit es uns bekannt ist. Ein weiteres Modell versucht eine Gruppe von Christen in Dänemark. Diese Gemeinschaft will mit Unterstützung des Lutherischen Weltbundes eine kleine Siedlung errichten. Wenn nicht weitere Zentren dieser Art entstehen, so heißt es in einer Broschüre der Stiftung für staatsbürgerliche Mitverantwortung, kommt eines Tages viel Psychomüll und Sozialschrott auf unsere Gesellschaft zu. Die Kirchen sollten aber nicht warten, bis sich vielleicht ähnliche Wohngemeinschaften bilden. Für Mitglieder von Jugendsekten, die herausfallen, ist es wichtig, dass sie eine tragende Gemeinschaft finden. Es wäre wünschenswert, dass schon bestehende christliche Gemeinschaften, die Erfahrungen im gemeinsamen Leben und Miteinander teilen haben, sich intensiver als bisher ehemaliger Sektenmitglieder annehmen. Aber es wird auch darauf ankommen, sich über die religiösen Gruppen zu informieren, von denen die jungen Leute so fasziniert werden. Dabei ist nicht einfach alles zu verdammen. Man muss unterscheiden lernen. Es gibt nicht nur die gefährlichen Jugendsekten, die wir aufgezählt haben. Zum Schluss noch einmal Martin Blachmann. Ich bin in den letzten 3 Wochen in Indien gewesen und habe dort vor allen Dingen versucht, einen größeren Einblick zu gewinnen in die Religion des Hinduismus, weil die neureligiösen Gemeinschaften aus 3 Gruppierungen bestehen. Einmal die sogenannten pseudochristlichen Gruppierungen wie die Kinder Gottes, die heute Familie der Liebe heißen, und die Vereinigungskirche. Zum Zweiten mehr solche Gruppen, ja, sie werden zum Teil als Psychokulte bezeichnet, wie die Gruppe des Sri Rajneesh aus Pune in Indien und die Gruppe, die sich als angewandte Philosophie versteht, die Scientology Church. Dass wir es aber ansonsten, und das ist die größte Zahl der Gruppen, mit neuen religiösen Gemeinschaften zu tun haben, deren Ursprung im Hinduismus liegt. Von daher war es wichtig für mich, mich mit dem Hinduismus auseinanderzusetzen und dort in Indien einige Gruppierungen kennenzulernen. Nicht nur solche Gruppen, die hier in Deutschland nun als sogenannte Jugendsekten bezeichnet werden, sondern auch hinduistische Klöster zum Beispiel, die einen sehr seriösen Eindruck machen und wo ich glaube, dass wir von diesen Gruppierungen, was das Christentum anbelangt, sehr viel lernen können, wie diese Gruppen auch von uns lernen können, dass wir verstärkt versuchen müssen, mit diesen Gruppen ins Gespräch zu kommen. Hier in Deutschland sind fast ausschließlich diese neo-hinduistischen Gruppen bekannt. Ich habe dort allerdings auch andere Ashrams besucht, klosterähnliche Gemeinschaften, die vielleicht hier auch etwas bekannter gemacht werden müssten. So zum Beispiel auch katholische Priester, die versuchen, eine Art von Kombination herzustellen zwischen indischer Kultur und dem Christentum. Und dass wir hier mit Sicherheit Jugendliche nicht abhalten können, nach Indien zu fahren. Indien ist ein unheimlicher Reiz für Jugendliche und junge Erwachsene, dass wir es aber wohl, glaube ich, schaffen können, den Jugendlichen Adressen und Informationen an die Hand zu geben von Alternativen, die auch in Indien bestehen, die ich dort kennengelernt habe, wo es sich lohnt, mal 2 oder 3 Wochen mitzuleben und wo Ansätze sind, die meiner Meinung nach vertieft und verstärkt werden müssen. Den Kindern Gottes entronnen. Ehemalige Sektenmitglieder suchen eine Therapie. So hieß die Sendung von Peter Hertel und Alfred Paffenholz.